Byte FM. Es ist 0 Uhr. Die Nachrichten. Ich bin Diana Kramer. Die Gewerkschaft Verdi hat für Montag zu einem Warnstreik am Flughafen Berlin-Brandenburg aufgerufen. Der Ausstand der Beschäftigten im Luftsicherheitsbereich, in der Fluggastkontrolle und der Personal- und Warenkontrolle soll um 3.30 Uhr beginnen und bis Mitternacht dauern. Erst gestern hatten die Gewerkschaften mit Warnstreiks den Bahnverkehr und an einigen Airports den Flugverkehr lahmgelegt. Mit dem Ausstand am Montag am BER will Verdi den Druck auf die Arbeitgeber kurz vor der Verhandlungsrunde am kommenden Donnerstag und Freitag nochmal erhöhen. Es geht unter anderem um Wochenend- und Feiertagszuschläge sowie um die Bezahlung von Überstunden für die Sicherheits- und Servicekräfte. Die Gewerkschaft verlangt ein aus ihrer Sicht verhandlungsfähiges Angebot und droht mit weiteren Streiks im Luftverkehr im Mai und an Pfingsten. Katrin Müller, Redaktion. CS-Ringen auch in Potsdam. Dort dauern die Verhandlungen im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes weiter an. Seit dem Mittag ringen Bund, Kommunen, der Deutsche Beamtenbund und die Gewerkschaft Verdi um neue Tarife für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Ob es zu einer Einigung kommt, ist unklar. Sollten die Verhandlungen scheitern, drohen Urabstimmungen und neue Streiks, unter anderem in Kitas, Kliniken oder im öffentlichen Nahverkehr. Seit Tagen bereiten ausländische Regierungen die Evakuierung ihrer Bürger aus dem Sudan vor. Dort bekämpfen sich seit einer Woche rivalisierende Militärs. Die anhaltenden Gefechte machen Evakuierungspläne auch von Deutschland bislang schwierig. Die Lage im Sudan scheint immer chaotischer zu werden. Anhaltende blutige Gefechte in der Hauptstadt Khartoum, vor allem am Flughafen. Und neben den Gefechten soll es auch Überfälle, Hauseinbrüche und Plünderungen geben. Zehntausende Sudanesen sind schon in Nachbarländer geflohen und viele Ausländer warten auf ihre Evakuierung. Teilweise sind sie schon schwer erreichbar, weil die Akkus ihrer Handys leer laufen. Die von den verfeindeten Militärs versprochene Feuerpause für die Evakuierungen ist schwer einschätzbar. Bisher wurde sie oft gebrochen. Hier in Berlin tagt ein Krisenstab. Kleiner Hoffnungsschimmer, Saudi-Arabien und Jordanien sollen schon Staatsbürger mehrerer Länder mit Schiffen und Flugzeugen aus dem Sudan rausgeholt haben. Aus Berlin, Ronny Tochau. Zum Fußball. Borussia Dortmund hat die Bundesliga-Tabellenspitze übernommen. Der BVB besiegte Eintracht Frankfurt mit 4:0 und profitierte vom Patzer des FC Bayern, der vorher mit 1:3 in Mainz verlor. Außerdem Hertha BSC Bremen 2:4, Hoffenheim Köln 1:3 und Bochum Wolfsburg 1:5. Zum Wetter die Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes. In der Nacht ziehen Regen und Gewitter vom Westen weiter Richtung Osthälfte. Dahinter lockert es auf und im Westen gibt es nur noch einzelne Schauer. Die Tiefstwerte heute Nacht 11 bis 5 Grad. Morgen am Sonntag zieht der Regen im Südosten und Osten bis zum Mittag ab. Danach wechseln sich dort wie im restlichen Land Quellwolken und sonnige Phasen ab. Die Temperatur steigt morgen auf 14 bis 21 Grad. Das waren die Nachrichten. Das Nachtprogramm. Kurz nach Mitternacht auf Byte FM und damit ist es Zeit für elektronische Tanzmusik mit den DJ Collectors, diesmal in Electric Night Flight. Mit zwei einstündigen Sets von Funk Novi. Danach hört ihr ab 2 Uhr The Good Nights mit Sebastian Hampf. Um 3 dann 60 Minutes mit Markus Schaver und um 4 dann nochmal Techno mit Martin Böttcher in Electro Royal. Aber jetzt viel Vergnügen mit elektronischer Tanzmusik auf dem schmalen Grat zwischen Warm-Up und Dancefloor mit Funk Novi. Gute Nacht. Choose your moves wisely and hypnotize me. Do too much, girl. Choose your moves. Do too much. Choose your moves wisely and hypnotize me. Do too much, girl. Choose your moves. Thank you.

sides as I ride and ride these rhythms divine.

FM. Es ist 1 Uhr. Thank you. few years ago, quite by accident, perhaps, I stumbled on the Philosopher's Stone. I had the veil of illusion pulled back and was confronted by the many levels of energy, the many realms of consciousness which are available to man. I opened the Pandora box of multiple reality. Now these are poetic metaphors for describing an ancient experience. I could just as well use more modern and scientific metaphors to describe how I got into trouble. I could say that by using psychedelic drugs, I became too new. Thank you. FM. FM. robaste el sueño cuando me dormí. Se pasó mi amante y yo no lo vi. Y bueno, allá.